Nummer 8. Maklerbüro Meier, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Selim. Ich möchte gern die Wohnung in der Gartenstraße mieten, aber ich habe noch Fragen. Haben Sie die Nummer vom Vermieter? Ja, das ist die Frau Meierbeck. Ihre Nummer ist die 0173 853 8789. 0173 853 8780? Nein, 89. Am Ende 89. Maklerbüro Meier, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Selim. Ich möchte gern die Wohnung in der Gartenstraße mieten, aber ich habe noch Fragen. Haben Sie die Nummer vom Vermieter? Ja, das ist die Frau Meierbeck. Ihre Nummer ist die 0173 853 8789. 0173 853 8780? Nein, 89. Am Ende 89.